Moin. Der tut nichts. Ja, ich glaube, er ist auch nicht das Problem. Ich finde das immer lustig. Da kommt so ein Hund und will auf dich los und Herrchen meint, der tut nichts. Aber er kann wahrscheinlich nur für den Hund sprechen, nicht für mich. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört aus der dunkelsten Nische der Personal Indie Podcasts. Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 155. Am Tag, als Conny Kramer starb, nein. Am Tag, als die letzte Konserve erschien, hatte die PV-Anlage den ersten Meilenstein erzeugt. Das Äquivalent von 100 gepflanzten Bäumen, sprich, die dadurch eingesparte Emission von 3,3 Tonnen CO2. Ich bin begeistert, denn hochgerechnet aufs Jahr unter Berücksichtigung der sonnenschwachen Monate gleiche ich damit dennoch mehr als die verfahrenen Jahreskilometer unserer Verbrennerautos aus. Es wäre somit überaus freundlich, wenn die Klimarettfraktion im Gegenzug keine unserer Reifen zerstechen würde, wenn wir anlässlich eines Hörertreffens in einer Stadt parken. Oder so. Reifen zerstechen ist nämlich Sachbeschädigung. Da heiligt kein Zweck die Mittel. Wartet gegebenenfalls den nächsten Großhagelschauer ab oder schaut, wie die Autos mit der Starkregenflut davontreiben. Da dürft ihr dann die Hände reiben, ohne straffällig zu werden. Was mir in dem Zusammenhang ebenfalls stinkt, ist die Holzheizfraktion der Nachbarschaft. In Bälde ist Herbst, Winterzeit, schon liegt der Holzstapel bereit. Blöd nur, dass der Feinstaub, der nicht umgehend weggeatmet wird, nebst größeren Brandrückständen auf meinen Solarpanels landet und den Wirkungsgrad just in den Monaten verschlechtert, in denen die Sonne vorwiegend südliche Breiten bestrahlt. Und jetzt weiß ich auch nicht. Ich hoffe auf Schnee, der, wenn er abrutscht, dabei die Panels reinigt. Aber um nochmal auf die Reifenstecherei zurückzukommen, man kann die versichern, also die Reifen, und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen auch auf die Felgen wieder neue Reifen drauf. Mutmaßlich solche althergebrachter Machart, sprich zu 70% aus Erdöl. Nicht die aus russischem Löwenzahn. Denn die sind teurer und können ihre Vorzüge eher im Winter ausspielen. Wer gerade nur Bahnhof versteht, möge diesbezüglich Taraxagum in die Suchmaschine der Wahl eingeben. Bitte danke. Und wo wir gerade über Gummi sprechen, daraus bestehen auch diverse Schuhsohlen, die man allerdings nicht in die Jahre kommen lassen sollte, doch hört unter anderem selbst. Es ist Sonntag, der 10.09.2023 und wir gehen die Standardrunde. Herrliches Wetter, ja, kaum Wölkchen am Himmel, etwas dunstig. Temperaturen liegen so bei 20 Grad, der Taupunkt ungefähr auch. Die Autos sind nass, jedenfalls die, die im Schatten stehen. Die Nacht brachte etwas Abkühlung. Insgesamt könnte man ja damit leben, aber es wird doch warm. Vorbei geht es an diversen verwilderten Grundstücken nach Falkenhof zur Giftbox, in der Hoffnung, dass sie noch steht. Und sollte sie das tun, kann die Holde eine ganze Tüte Kram auslagern, den sie zusammen gekramt hat. Das ist auch lustig, ne? Das sieht aus wie ein Kondom als Netz. Ja, weiß der Geier, für was das mal ein Schutz war, aber... Knoblauch, glaube ich. Knoblauch? Das war klein, aber... Das Knoblauchkondom. Interessant, wenn es hilft. Boah, guck mal da, ein ganzer Schwarm Spatzen sitzt auf... Die wohnen da in der Hecke. Ja, und jetzt saßen sie aus irgendeinem Grund kollektiv hier auf dem Bürgersteig. Obwohl da vielleicht nichts ist. Oder da ist ein Ameisennest. Die sitzen jetzt alle da oben auf dem Haus, in der Dachrinne, hier in den Büschen. Das ist eine Kolonie hier in dieser Hecke. Das ist der Hammer. Hecken wertvoll, Büsche wertvoll, Dachrinnen wertvoll. Guck mal da, die sitzen hier wie die Vögel, ne? Wie in diesem Hitchcock. Die Vögel sitzen hier auf der Dachrinne, auf dem Haus und beobachten uns. Aber jetzt gehe ich mal gucken. Bestimmt Ameisen. Knaller. So, haben überall ihre Späher sitzen. Im Umkreis von 100 Metern oder so. Das ist toll. Ja, die Giftbox steht noch. Zumindest auf Entfernung betrachtet sind auch Dinge drin. Auch auf Entfernung betrachtet. Ziemlich viel los um den Spielplatz. Ja? Die Tür steht auf. Sperrangelweit. Guck dir diese Schuhe da an, diese komplett zerlegten. Hinter dir, da mach bitte mal ein Foto. Da sind Schuhe, da hat sich die Vibram-Sohle komplett zerlegt, in dicken, großen Bröckchen. Dann ist da ein Dia-Projektorständer, ist ja Wahnsinn. Das ist hier diese Bilder. Ja, warum das auf ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, damit die Vögel rein können und reinkacken. Das ist unglaublich. Die schöne Camel Trophy Dose. Ja. Da habe ich wahrscheinlich auch noch ein paar von. Ist die leer oder sind da noch Uhren drin? Ja, ich weiß noch nicht. Was hast du hier für ein Kram, ey? Meine Fresse. So. Das kleine Pillendöschen tust du weg. Da hast du doch sonst immer deine Aufkleber drin. Mehr davon. Ach, sie hat mehr davon. Mehr. Das ist der Wahnsinn. Hier, nimmst du dein Handy wieder zurück? Warte mal, ich klick das mal weg. Das ist auch, ne? Ganze Menge Kinder auf dem Spielplatz. Nur ein Kind sitzt vorne auf der Bank. Das lassen sie wohl nicht mitspielen oder so. Das hat es früher nicht gegeben, ne? Natürlich hat es das gegeben. Wir hatten auch immer einen, der nicht mitspielt. Ah, da kommt noch ein anderes Kind. Ich finde das ja interessant. Die haben hier alle... Alle diese, ihr kennt die bestimmt noch. Wie heißen diese Roller da? Skate-Roller? Also diese Dreck. Auf jeden Fall diese Drecksdinger, die unten quasi so vorn und hinten ein Rollerblade-Rad haben und dazu geneigt sind, über keine Kante zu kommen. Und so ziemlich alle Kinder, die auf diesem Spielplatz sind, die haben so einen. Und Helme finde ich total klasse. Es erinnert mich ein bisschen an diese Jungs, die mit ihren BMX-Rädern, so die BMX-Bande oder wie war das? Die hatten doch auch Fahrräder bei S, ne? Da dieser Loser-Club oder? Nee, ich weiß. Bei Stand By Me, genau, bei Stand By Me. Aber die Goonies, die hatten, bei den Goonies hatten sie alle BMX-Räder, glaube ich. Übrigens ein sehr guter Film. Bestimmt schlecht gealtert, ist aber egal. Ja, hier am Falkenhof, das wiederholt sich alles. Lass die ein bisschen größer werden und einen Gegenpart auf unserer Seite des Bahndamms finden. Und dann haben wir es wieder. Krieg der Knöpfe, Volume 4, 40 Jahre später. Ach ja, das war noch Zeiten. Das große Gießen. Guck mal, hier sind die Kastanien fallen schon vom Baum. Ja, ich habe einen Bubbel mit. Da tust jetzt wahrscheinlich gleich dein Hibiskuszeug rein. Danach ist dieser Beutel rot. Weil es ein Stoffbeutel ist oder was. Zu Fuß zur Schule. Frische Luft statt Elterntaxi. Landesverkehrswacht NRW. Aktion Schulweg zu Fuß. Ob es funktioniert, werden wir nie erfahren. Es sei denn, wir stellen uns hier mal morgens hin und gucken, ob hier tatsächlich Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen. In der letzten Konserve erzählte ich ja von dem Vorhaben von Frank und mir in Sachen Ukulala und auch, dass Frank sich sein Musikzimmer im Keller eingerichtet hat. Schön. Ich habe das gestern inspiziert und wie das war, spiele ich euch gerade mal ein. Es ist Samstag, der 9.9.2023 und ich befinde mich in einem Keller. Vor mir ist eine Stahltür, Heizöllagerraum, Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten. Doch ich mutmaße, dass sich hinter dieser Türe nicht das Heizöllager befindet. Denn hinter dieser Türe ist The Room. Und da höre ich auch schon jemand die Treppe runterkommen. Der Hausherr, der mich hier unten allein gelassen hat, in den Katakomben des älteren Hauses. Und ja, gleich wird er sie öffnen. Man sagt, hier sei noch keiner verstorben in diesem Keller. Man weiß es nicht, ne? Aber genau, einer muss ja mal einen Anfang machen. Genau, wissen tut man es nicht. Ja, genau. Aber so. Selbst wenn der Aufenthalt länger gedauert hätte, wäre es versorgt gewesen. Ja, vor allen Dingen, der Schlüssel steckt auf der Außentür, das ist kein Problem. Ich wäre rausgekommen. Wenn es ganz schlimm kommt, kann man auch Gas inhalieren. Ja, toll. So. Ja, The Room. This is the room. Ich habe es schon angeteasert. Sehr gut. The Room. Jetzt wird sich gleich die Türe öffnen. Dann öffnen wir eine Stahltür. Ich sagte es schon. Und da hängt ein Stück Filz. Ja. Eine Franse, eine. Genau. Irgendwas hängt da. Und von der Decke, da hängen ja. Hier gibt es allerhand. Und es riecht auch nach allerhand. Ja. Es riecht nämlich nach diesem ganzen Meine Fresse, du hast ja die ganze Decke mit diesem. Schallschutzzeug. Ich rede jetzt mal gegen die Decke. Ich höre mich selber schon gedämpft. Manchmal redet man ja gegen die Wand. Ja. Und oder man redet gegen die Decke. Also das müsst ihr euch mal reintun. Ich rede jetzt, Achtung, ich rede jetzt gegen den Boden. Ich rede gegen den Boden, gegen den Boden, gegen den Boden. Hol tief Luft und dann rede ich mal gegen die Decke. Also Achtung, gegen den Boden, gegen den Boden, gegen den Boden, gegen die Decke, gegen die Decke. Merkt ihr das? Das wird direkt dumpf. Cool. Aber es gibt einen Hall. Und dieser Hall kommt, da ist ein Verstärker an. Ja, der ist aber nur auf Standby. Der ist auf Standby, aber der kommt von den Toms, genau. Hier steht nämlich ein Schlagzeug, weil ich bin nämlich in der Katakombe des Frank Backhaus, dort, wo er sein Schlagzeug stehen hat, dort, wo das legendäre Video für den Backhaus-Cast entstanden jetzt, ist. Hier, wie sagt man? Viral geht. Das jetzt total viral geht. Und ich finde das ja genial. Also ich kann jetzt hier in diese Toms reden und dann habe ich einen Hall. Hört ihr das? Hall, Hall, Hall. Hallo, ja. Genau, das ist cool. Es geht nichts über ein gut gestimmtes Schlagzeug. Und das ist gut gestimmt, sagst du. Ja, das hast du heute extra gemacht. Zumindest gebe ich mir immer alle Mühe, das zu stimmen. Sabian. Früher war das ja so, dass man dann alles, was man an Trommeln hatte, dann nochmal mit 3 Lagen Gaffer und Tempotaschentüchern abgeklebt hat. Damit das super gestimmt war. Ich habe mich immer gefragt, warum die Leute so ein Zeug draufkleben, wenn ja keine Löcher drin sind. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht mit aus. Und dann habe ich gelernt, das macht man gar nicht, sondern man muss die Toms vernünftig stimmen. Dann klingen die auch, ohne dass man damit so Klebchen und so arbeiten muss. Und die stimmst du dann seitlich über diese Streben, über die das Ding dann, ne? Da drehst du hier an die Stimmböckchen, genau. An den Stimmböckchen, genau. Das ist der Mann, der sich auskennt. Und den Verstärker hast du die ganze Zeit an, damit der damit der immer warm bleibt, weil da Röhren drin sind. Da sind Röhren drin, ne? Genau. Deswegen lasse ich die Röhrenheizung an, es sei denn, ich weiß, ich spiele länger nicht. Also so wäre dieses Tom. Ja. Und wenn man das jetzt mal hier verdreht, zum Beispiel. Ja. Jetzt ist es in Tune. Lern. Der Tod meines Tinnitus. Oh, Entschuldigung. Ja, 32-Bit, das müsste ja geklappt haben. Das werden wir jetzt herausfinden, ob das klappt. Mit den 32-Bit, du fängst jetzt an, hier rumzuprügeln. Dann müsste das eigentlich ja gehen, ne? Ja, dann halte ich mir die Ohren zu, dann wird das alles funktionieren. Das klappt schon. Als ich heute hier ankam, hörte ich eine E-Gitarre. Mhm. Das schallt also ganz gut raus, dafür, dass es so gut gedämmt ist. auch eine schöne Fläche ist ja hier das Fenster. Ne? Das bringt es natürlich dann auch. Aber du kannst im Zweifelsfalle, das Fenster hat ja eine ideale Größe, um den Verstärker direkt reinzustellen und die Nachbarn zu beschallen. Ganz zu beschallen, ja. Genau, da kannst du gegen die Kirche ankämpfen. Das ist schön. Wenn die mit den Glocken bimmeln. Wenn die mit den Glocken bimmeln, dann trommelst du dagegen. Ja, cool. Ja, also im Prinzip, so eine kleine Session kann man hier schon starten. Es ist eine Bassanlage zur Verfügung. Ist jetzt nicht wirklich eine Bassanlage, sondern ist eigentlich eher Sind das zwei? Ja, das sind Monitore. Zwei, ne? Aktiv- oder ein Aktivmonitor mit einem passiven Monitor drunter. Und ja, aber zum hier für dieses Instrument reicht das alle Male. Für deinen Bass. Ja. Steckst jetzt den Bass ein. Ja. Und verhedder mich in eine Kabel. Das hast du, du hast viele Kabel jetzt, ne? Du hast einmal. Ja, das ist im Studio immer. Lavalierkabel und so, ja. Man muss sich die Kabel immer am Leib festkleben mit Gaffertape. Ganz schlimm ist mit Kopfhörer auf Schlagzeug spielen. Da musst du das Kabel irgendwie hinten über den Rücken führen. Ja, weil sonst frickelst du die ganze Zeit. Genau. Sonst hast du nämlich die ganze Zeit Spaß. Ja, ich habe ja immer gedacht, du bist Schlagzeuger. Bist du auch? Was ist denn hier noch unterm? Ist da irgendwas drunter? So. Ja. Oh, wir bekommen Besuch. Jetzt bekommen wir Besuch. Jetzt kommt. Ne, Klopfen bringt nicht. Wenn du den Keller siehst, irgendwie ein bisschen anders. Ja? Ja, der neue Keller. Ich will auch Keller haben. Dann fällt mir ein, ich habe meinen Eltern noch gar keine Fotos gezeigt. Würden ihren Keller nicht mehr. Ja, jetzt seid ihr im Podcast. So einfach ist das. Ach so. Das schon hier. Ja. Wir spielen mal einen Akkord auf dem Bass. Yay! Ja, so kann man hier, könnte man jetzt hier richtig schön. Ja, wenn meine Holde jetzt hier ist, ich sehe, hier liegt eine E-Gitarre, da könnte sie jetzt hier mal so richtig einen abrocken. Klar, ja, wenn die hier schon reinkommt, ja, mach doch, ist ja, pff, mir doch egal, deine sind Händigkeit. Doch, sind noch alle sechs Seiten drauf. Genau, nur falsch rum, ja. Jetzt meint sie, jetzt redet sie sich wieder mit der Händigkeit raus. Ja, Jimi Hendrix. Immer dasselbe. Erst kommt sie stören und dann redet sie sich mit der Händigkeit. Jimi Hendrix hat das ja tatsächlich auf der rechtsseitigen E-Gitarre gespielt und hat die einfach rumgedreht. Weil das konnte. Sieht aber bestimmt blöd aus. Ja, es hatte was Stylisches, wenn er es gemacht hat. Ja, und streng genommen, da ist auch noch eine Steckdose frei, ne? Und da steht es auch Platz, da kann man auch Keyboard auf ein Stativ stellen und ans kleine Mischpult anschließen. Kann man machen, ja. Und dann hat man hier auch diese Möglichkeiten. Das ist kein Problem, Keyboards haben wir genug. Außerdem spiele ich Akustikgitarre, nicht E-Gitarre. Meinst du, die Saiten sind da anders? Allerdings. Ja, die sind ein bisschen weicher, aber... Also ich sag mal so, so eine Nylon-Gitarre spielt sich unter Umständen viel schwerer wie so eine E-Gitarre. Weil guck mal, welche Abstände die Saiten hier zu dem Hals haben. Kriegst du einfacher gedrückt und dann... Ja, ganz leicht. Ja, die lässt sich ganz leicht spielen. Die muss ein bisschen schmaler sein. Jetzt muss man nur ein bisschen aufpassen. Master. Damit es hier kein Feedback gibt. Ne, Feedback gibt es nicht, nur dass ich euch nicht erschlage mit der Lautstärke. Auf Swing, glaube ich. Ich weiß. Ja, Mark Knopfler. Funktioniert auch. Ja, und dann das Trömmelchen, wenn das Trömmelchen geht. Das stimmt. Kein sentimentales Geseier in kölscher Mutter. Dann bin ich raus. Nichts kriegt mich schneller als im Raum als irgendwas, als kölsche Karnevalsmucke. Kölsche Karnevals- Zack, Leder. Ist er weg. Zack. Genau. Ja, so haben Anja und ich hier diesen Keller mal gänzlich umfunktioniert. Ne? Also, wenn man sich überlegt, vor einem Jahr stand hier so ein Stahlfass für 5000 Liter Öl. Ja, jetzt ist es so. Das ist schön. Hat uns auch Spaß gemacht, das hier fertig zu machen. Ja, bei mir ist ungefähr die Hälfte von dem Raum, die wäre bei mir Öl. Ja. Ungefähr, weil Heizungskeller, der ist halt, das ist so eins. Ne? Wir haben so eine mittelhöhe, hohe Brüstung. Heutzutage muss man die ja komplett zu haben, weißt du, mit so einem, ja, mit so kleinen einem Stahltürchen. Ja. Also bei uns ist die noch komplett offen. Mhm. Aber ja, das kommt dann eventuell, wenn das mit dem Öl mal zu Ende ist, dann auch raus. Und dann habe ich dann auch was mehr Platz, wo man dann noch mehr Geröppel hinstellen kann, damit man sich nicht drehend wenden kann. Ja. Das ist dann super. So ist das nun mal. Da ist ja dann die Frage, wie viel von der Mauer macht man weg? Und ja, ich damit war... Damit man Regieraum und Studio hat, weißt du? So ungefähr habe ich das überlegt, weil da ist nämlich da ist kein Fenster und kein Nichts. Das ist nämlich genau das. Was ist da nicht? Was? Was ist da nicht? Da ist kein Fenster. Für den Regie- und Studioraum, wenn ich... In dem Öllager? Wenn ich in das Öllager auf der Mauer eine Thermopenscheibe raufbaue, ja, und eine schalldichte Tür, dann hast du da, wo jetzt die Ölfässer stehen, eigentlich einen Studioraum, in dem kein Schall rein kann. Nein. Zum Singen und zum Machen und zum Tun. Playback, aber nicht für sowas. Oder so ein Playback einspielen. Und draußen ist die Regie, weil draußen kannst du dann hören mit Kopfhörer und alles ist supi. Aber ja, drin, oder auch über Lautsprecher abhören, richtig? Ja, ne? Genau. Das wäre... Wir haben ein Bügelzimmer. Das ist nur im Moment im anderen Haus. Ein Bügel- und Nähzimmer? Ja, klar. Wer redet jetzt hier über Bügel- und Nähzimmer? Jetzt sind die Mädels wieder weg. Ja. Aber so sind sie, ne? Zuerst kann man sich nicht unterhalten, weil sie mit am Tisch sitzen. Und dann kann man sich, dann kommen sie dir sogar noch hier in den Raum hinterher. Und man kann sich schon wieder nicht unterhalten. Ne? Es ist einfach, das ist, ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Es ist schlimm, man muss eigentlich wegfahren. Ja, das ist doch genau so. Ja, die Wahrheit ist kein Mobbing, Mundstuhl, Grüße gehen raus. Ja, cool. Nee, ich habe ja immer, ne, also ich wusste ja, du bist Schlagzeuger, aber dass du natürlich auch Gitarrist, Bassist und wahrscheinlich kannst du auch Klavier spielen. Ja, und ich kann eben nichts. So, und deswegen... Was soll ich sagen? Am Klavier bin ich tatsächlich grandios gescheitert. Du hast ja jetzt auch erzählt über deinen Klavierunterricht, wo der Lehrer dann irgendwann gesagt hat, er hat dann keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, so ist es geendet, nicht? Ja, so ist es geendet, genau. Bei mir ist es wie folgt geendet. Ich hatte also auch Klavierunterricht und war immer eifrig beflissen, das nachzuspielen, was mein Klavierlehrer mir vorgespielt hat. Weil ich, wie du auch, Autodidakt bin, war das nämlich so, der hat mir jedes Stück einmal vorgespielt. Und das hat mir gereicht, um das zu behalten, was ich spielen sollte. Also waren die Noten auf dem Klavier eigentlich nur Attrappe. Und dann habe ich einfach immer nur das geübt, was er mir vorgespielt hat. Und das ist aufgefallen, als wir dann irgendwann mal haben wir Beatles-Stücke gemacht. Und dann hat er gesagt, with a little help from my friend, kennst du das? Ich sage, ja, kenne ich. Ja, dann brauche ich dir auch nicht vorspielen. Gesagt, getan. Ich habe also With a Little Help from My Friend geübt. Allerdings... In E? Nee. Nicht? Die etwas langsamere, getragene Version von Joe Cocker. Ah. Also habe ich das nicht... War so nett. What would you do if I sang? Ja, sondern ich habe gespielt... Hört er singen, kann er auch. What would you do if I sang out of tune? Ja. Lange Pause. Would you stand up and walk out on me? So, das habe ich geübt. Spiel ihm das vor. Und er sagt, das ist schön, aber es ist nicht das, was da steht. Ich sage, oh. Ja. Spiel doch mal, was da steht. Ich sage, kann ich nicht. Noten, nicht meins, ja. Ne? Ja. Und dann ist er dahinter gekommen, weil ich die ganze Zeit, wie ich das Klavierspielen mir reicht es dir denn, wenn du einfach ein Stück hörst und du findest dann auch sofort die richtigen Tasten oder musst du dann erstmal so ein bisschen ich suche die dann. Du suchst die und dann bringst du dir das bei und dann weißt du, wo die sind und dann kannst du das demnächst spielen. Genau, so ähnlich. So mache ich das auch. Genau wie bitte, genau so, ne? Ja. So, und dann war der so angepisst, der ist direkt aufgestanden, in die Küche, Tür zu. Ich saß im Wohnzimmer, Türe zu, Küche und hörte wieder mit meiner Mutter: Das geht überhaupt nicht. Das kann ich dem nicht beibringen. Ja, und was sagte die Mutter? Der ist Autodidakt durch und durch. Ja, so ist es. Ja gut, haben wir das Geld gespart. Ne? Und dann war Ende mit Klavierunterricht. Das, die einzige Theorie, die mir wirklich geholfen hat, war dieses hier Quintenzirkel, also Akkordlehre. Mhm. Welche Akkorde gehören so zusammen und wie werden die erweitert? Ja, das hatte ich eben so nicht, aber das habe ich ja dann in der Band gelernt, weil der sagte dann ja E und ich wusste ja dann, okay, E ist dann eben passt. Ne? So. Ja. Dann habe ich halt E gedrückt, weil es ging. Ich hatte immer so Kärtchen, da stand dann für den Song, weiß ich nicht, E, G, A, E oder so. Und dann wusste ich genau, okay, in der Reihenfolge die Akkorde passt schon. Und vielleicht dann auch mal so mit Variation, indem du dann ganz einfach den Akkord so dahin trällerst und nicht auf einmal drückst. Passt. Ja, genau. Das hat gereicht. Ja, nee, Arpeggio, das ist einfacher, ne? Da schalte ich auf Arpeggio und dann macht er das. Das ist der Vorteil am Synthesizer. Nein, wir haben das Klavier damals das war so ein Standklavier in Schwarz. Mhm. Und das haben wir dann für 400 Mark vertickt an irgendeinen, der es haben wollte. Im Nachhinein tut mir das weh, weil ich hätte es schon gern und vielleicht kaufe ich mir irgendwann auch noch mal so eins, so wenn ich in Rente bin oder so. So ein richtig analoges Klavier, so für den Fall, dass man nicht, dass das nicht irgendwann nicht mehr Strom gibt. Nee, das war auch so, das war halt so mit Schleiflack in Schwarz und die Tasten, die waren noch mit echtem Elfenbein belegt. Ui, so ein alter Schinken war das, ne? Die waren auch alle unterschiedlich farbig, ne? Weil ja, klar, das Elfenbein war halt unterschiedlich farbig. Und da drauf war ein Porzellanschäferhund. Mhm. Und dieser Porzellanschäferhund, der ist irgendwann mal runtergefallen, war kaputt. Und das war für mich total schlimm, ne? Weil den habe ich echt, den habe ich heiß geliebt. Weil Schäferhunde waren für mich halt immer die besten Hunde, ne? So. Mhm. Und dann. Ja, das. Und dann irgendwann auf einem Flohmarkt sehe ich so einen liegenden Porzellanschäferhund. 5 Mark habe ich gekauft. Ja. Dann hatte ich diesen Hund wieder. Ja, so ist es. Es gibt so ein paar Sachen, da hängt man eben dran. Ist ne? So, ne? Ja, genau. Ja, also das. Hast du das Ding jetzt doch ausgemacht? Oder hast du noch wegen eben an? Ja, ich hatte das nur angelassen. Ja, für den Fall, dass ich hier runtergehe. Ja. Ja, war ja eigentlich klar. Ja. Gut. Ja, schön. Ja. Schön, schön. Ja, dann kannst du also alles so spielen. Nee, ich kann das nicht. Ich kann nur arrangieren. Halbwegs. Ja, ich kann ein paar Instrumente, aber keins wirklich richtig. Ja, so, dass es mir reicht. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, gut, da sind halt meine Grenzen und da werde ich auch nicht besser und fertig ist das. Also ich sag mal so, Toto Rosanna. Auf dem Schlagzeug spielen. Ja, da bin ich an der Grenze dessen, was ich nachvollziehen kann, wie ich das da auf den Trommeln machen soll. Ja, und dann weiß ich, und dann spiele ich das halt straight durch. Und dann gibt es halt nicht so viel Triolen auf das Snare und so. Ne? Und ja, eine Zeit lang war ich da ziemlich frustriert, dass ich nicht besser wurde, trotz Üben. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, aber so, das ist halt so jetzt, ne? Wie es ist. Ja, es gibt auch schlechtere, ne? So, ne? Ja. Und dann haben wir hierfür, wenn ich nicht in diesem Keller bin, einen Lufttrockner und habe Sorge, dass es feucht wird, dann vielleicht kannst doch du hier mit der Luftfeuchtigkeit ein bisschen schwierig ist, dann schmeiße ich den an und dann kann der hier ein bisschen helfen, dass die Instrumente nicht so. Ja, ich habe bei mir im Keller ja auch einen Lufttrockner, weil besser ist. Was ich noch nicht weiß, ist, wie ich es hier im Winter mache mit dem Heizen. Da habe ich noch keine Idee. Ich habe diesen Winter wohl gemerkt, dass es in diesem Keller nicht richtig bitterkalt wird. Das ist schon mal was. Aber ja gut, der ist teilweise auf dem Boden. Aber ja. Ich meine, du musst dich nur oft genug hier unten aufhalten. Ich meine, du heizst mit 60 Watt vor dich hin. Ja, ja. Und wenn du den Lufttrockner anmachst, bleib entspannt. Wenn du den richtig auf Leistung laufen lässt, der hebt dir die Raumtemperatur erstmal um 3-4 Grad, weil das muss er machen, damit er besser abscheiden kann. Ja, so läuft das. Hier geht das leider immer wieder ab an der Stelle. Ist das da geklebt? Ja, ja. Warme Rohre, wa? Ja, wenn es warm ist, dann geht der Kleber auf. Das ist halt so. Müssen wir mal wieder nochmal nachisolieren oder? Beobachten noch. Ah ja, das wird schon. Ja, nochmal ein bisschen. Schön, jetzt hast du einen Probenraum. Wenn ich mal so einen großen Raum hätte, da wäre ich ja froh. So, und hier ist direkt dann die Akustik eine ganz andere. Also wenn man hier, ich mach das nochmal. Ich gehe jetzt mal redend in diesen Raum. Gut, jetzt rauscht dann natürlich der Dings da. Ja. Aber egal, also ne, ich rede hier und gehe jetzt hier in diesen Raum rein und man merkt sofort, die Stimme, die ist viel leiser. Ich höre mich auch selber viel leiser im Ohr, ne? Da ist kein Halter, da ist kein Nix. Das bringt schon ganz gut. Und wenn du dann hier, während du redest, wieder rausgehst, dann hast du direkt lauter. Ich weiß jetzt nicht, was das Aufnahmegerät draußen macht, aber das hat schon ein bisschen was gebracht. Ja, und mit dieser Bombenerkenntnis endet diese Kellerführung. Bedumts. Ja, das hättest du jetzt spielen müssen. Warte mal, bedumts. Nicht lachen, machen. Schönen Gruß an Tinnitus. Ja, tolle Sache. Dumm nur, das mit dem gemeinsamen Ukulele-Lernen, das wird so nichts werden. Der hat jetzt seine Ukulele und wir sitzen so am Tisch. Es gab Käffchen und Kuchen, danke dafür. Und er nimmt das Teil und spielt irgendwelche Piratenlieder. Also, er spielt die. Und wie ich ja nun weiß, spielt er ja auch Gitarre und Bass und Schlagzeug. Und was soll er denn da lernen? Also, der Einzige, der da was lernen müsste, wäre ich. Weil ich kann da ja quasi gar nichts, außer Autos vorbeifahren lassen in der Aufnahme. Manchmal wünsche ich mir echt, wir würden in einer Einöde wohnen, ne? Der ganze Verkehrsgewichse nicht ist. Möglich. Moin. Der tut nichts. Ja, ich glaube, er ist auch nicht das Problem. Ich finde das immer lustig. Da kommt so ein Hund und will auf dich los und Herrchen meint, der tut nichts. Aber er kann wahrscheinlich nur für den Hund sprechen, nicht für mich. Ja, seit dem ersten Mega-Event in Deutschland, jetzt rede ich wieder von Geocaching. Seit dem ersten Mega-Event in Deutschland, Megapod Geolympics, weiß ich, Hundebisse sind überbewertet. So ist das nun mal. Wespennest? Oder was ist da drin? Scheinbar. Ein Wespennest in einer Lampe. Ja, danke. Auch schön. Mach mal ein Foto. Der Entenbaum. Wahrscheinlich sind sie gleich alle runter. Hier, wo der Baum ins Wasser gefallen ist, da sitzen die ganzen Enten drauf. Putzen sich und sonnen sich. Das ist der Knaller. Libellen schwimmen übers Wasser. Und die Farbe des Wassers im Teich ist grün. Sehr grün. Nee, es sind keine Blaualgen wie in Badeseen, aber ich denke, die Fische, die hier drin sind, die schwimmen auch alle mit dem Bauch nach oben. Wie neulich der eine. Guck mal, was da ein Laub auf dem Teich ist. Das ist doch mit Sicherheit umgekippt. Hier kommt keine wirklich. Das riecht auch schon so scheiße nach totem Fisch. Riech mal. Bäh. Also da, wo es wirklich mal sprudelt, ist da, wo es abläuft. Aber erst hinter dem Mönch. Ein Mönch ist ein Ablauf vom Wasser. Also da, wo der Teich rausläuft. Das heißt so. Und also für die, die es nicht wissen. Aber das riecht hier echt nach totem Fisch und nach umgekippt. Das ist nicht schön. Der Teich hat auch keinen vernünftigen Zulauf, ne? Aber hier ist echt noch ein Fisch drin. Da grundelt was. Blasen steigen auf. Vielleicht haben sie hier Graskarpfen oder so. Oder unten gärt das was. Nee, da gast gerade was aus. Ein großer Schwall Blasen steigt auf. Wenn es jetzt ein Stückchen weiter nochmal passiert, dann... Ja, tatsächlich gibt es hier Graskarpfen, so wie es aussieht. Oder Karpfen überhaupt. Hätte ich nicht gedacht. Lebende? Ja, ich hatte hier vorne... Ne, da, du hast manchmal hier so ein... Da steigt ein Schwall Blasen auf. Mhm. So, das kann jetzt auch sein, weil da unten irgendwas auf dem Grund gärt oder weil sich da irgendwas löst, ne? Weil da was gammelt, wie auch immer. Aber wenn dann so ein 30, 40 Zentimeter weiter dann die Blasen aufsteigen und nochmal dann 40 Zentimeter weiter, so fast in so einer Linie, dann könnte es sein, dass da so ein, weil Karpfen sind ja Grundfische, die saugen ja den Boden rein und spucken wieder aus, um an ihre Nährstoffe zu kommen und scheint so zu sein. Ist aber kein freies Gewässer, ansonsten würde ich da mal mit ein wenig Teig und einer Angel vorbeigehen. Aber darf man nicht, also machen wir es nicht. Neun. Die Frau in Bunt floh durch den Park und der Parfümdunst folgte ihr nach. So oder so ähnlich beginnen Stephen King-Romane, nur sind die Protagonisten andere. Zum Beispiel in Schwarz, wo der Zauberer durch die Wüste floh und der Revolvermann ihm nachfolgt. Ist die Hundeschule wieder am Start? Der Herr, der immer im Fernsehen auftritt, der Ritter oder was? Genau. Die Hundeschule in dem Wölkchen, wo ich arbeite. Ah. Nee. Und ein Riesenplakat. Hundeschule, Ritter, bla bla bla. Hundeplatz geht's da rein. Ah so. Also da ist so jemand, der das mal so gelernt hat nach ihm. In seinem Sinne. Na dann. Und dann versuch's es nochmal. Ja, hatte ich ja richtig im Urin. Hundeschule. Und da kommt einer, ja, der hat eine niegelnagelneue Fährtenleine, hast du gesehen? Ja, in Textmarker gelb. Noch kein Dreck dran. Die ist wahrscheinlich nicht auf den Boden geschrappt. Ich habe damals auch einen Trend gesetzt mit der gelben Jacke. Ja. Sieht man heute nur noch die Leute mit. Da war ich ein Exot. Ja. Na, das kennt wenigstens das Wort Nein. Ja, das ist das, was alle öfters kennen. Meinst du? Ja. Ich spreche da auch so an. Sagen können wir das alle. Aber die Bedeutung kennen sie nicht, oder was? Genau. Also für sich selber schon, aber nicht, wenn wir das sagen. Ja gut, wenn sie ich bezogen sind, sind sie auch der Ansicht, sie können das Kommando geben. Ja, aber auch wenn sich das rauswächst, wenn die aus dieser Ich-Phase raus sind. Ja, dann hat sich das schon so manifestiert, dass sie glauben, das geht im Leben immer so. Nicht von jedem. Auch nicht unbedingt von jeder. Aber es ist schon interessant, das merkst du auch bei jungen Erwachsenen oder Erwachsenen, im Arbeitsleben, da kannst du direkt sehen oder oftmals sehen, aus welchem Kulturkreis die Leute kommen. Und da fällt mir halt sehr oft auf, dass MitarbeiterInnen aus Deutschland eine ganz andere Einstellung zu Regeln oder zum Arbeiten haben, wie Leute beispielsweise aus dem Osten. Also, dass dieses Nein und so machen wir das nicht und das musst du aber nach der und der Anweisung machen, das kriegst du anderen besser beigebracht. Wie ich in Jahren feststellen durfte, ist es schwieriger, mit deutschen ArbeitnehmerInnen auszukommen. Die stehen total auf meine Rechte, meine Work-Life-Balance, meine dies, das, Ananas. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man MitarbeiterInnen mit nicht-deutschen Wurzeln besser ausbeuten kann. Da geht es gar nicht drum, sondern es geht in erster Linie um das Befolgen von Regeln. Wenn man beispielsweise aus qualitätstechnischen Gründen Arbeits- oder Verfahrensanweisungen in Firmen hat oder in Sachen Arbeitsschutz gibt es ja auch Unfallverhütungsvorschriften, Betriebsanweisungen, was auch immer, dann haben, so wie ich es mitbekommen habe, vielleicht ist das auch nur eine subjektive Geschichte von den Arbeitsstellen, an denen ich bislang gearbeitet habe, aber grundsätzlich scheint es also so zu sein, dass einige Mitarbeiter, die Deutschen, grundsätzlich in Frage stellen, ob etwas so sein muss, wie das niedergeschrieben wurde, ob beispielsweise man sagt, okay, da müssen 20 Teile geprüft werden, um eine qualitative Aussage treffen zu können, also um eine statistische Sicherheit zu haben, dass da keine Fehlerteile bei sind, wie auch immer. Ja, dann müssten es dann vielleicht 20 sein und die denken, ja, 5 reichen auch. Diese Sachen, dieses Hinterfragen, dieses sich das Leben einfacher machen, habe ich bislang tatsächlich nur bei meinen Landsleuten gesehen. Andere haben da wirklich weniger Probleme mit. Aber da kann ich auch nur für die Industrie sprechen. Meine Frau schnaubt schon. Vielleicht sieht die das auch ein bisschen anders. Aber das ist dann auch öffentlicher Dienst. Ne, so in der Richtung, das ist jetzt nicht unsere Baustelle. Ja, deswegen, das ist echt bitter. Kein Wunder, dass uns das hier alles ein wenig auf die Füße fällt. Aber gut, möglichst wenig arbeiten und dafür viel Geld kriegen. Und gekommen sind wir auf dieses Thema bei Nein. Das heißt, wer als Kind schon keine Grenzen oder Regeln kennenlernt, der wird damit auch als Erwachsener Schwierigkeiten haben. Aber was weiß ich schon. Ich kann da ja nur mutmaßen. Ich bin ja weder Erzieher noch Pädagoge noch Psychologe noch was weiß ich was. Ja, da fehlt die Langzeitstudie. Was? Von der Dame vor uns? Nein. Die wir zum dritten Mal sehen? Von deinem Nein und ob das ein Zusammenhang ist. Eine Langzeitstudie. Aber wir wissen nicht, die sich jetzt so benehmen, haben die damals auch immer Nein und haben die auch so. Und die jetzt so sind. Lass mal kurz überlegen. Ich könnte jetzt ganz frech sein und sagen, ja, die sind größtenteils alle nach 1968 geboren. Danke. Ja, und bösen Zungen zufolge wurde da ja der Grundstein gelegt. Naja, ich habe jetzt im Netz gelesen, da weiß man allerdings nicht, ob das jetzt nur wirklich stimmt oder nicht. Ich habe also keinen Faktencheck gemacht. Aber angeblich wurde der erste Fall der neuen Corona-Variante in, Trommelwirbel, Bayern entdeckt. Und die machen in Bayern ja streckenweise, ich weiß also nicht, ob das jetzt nur regional ist oder in ganz Bayern, Abwassermonitoring in Sachen Corona. Und da las man ja zuletzt, dass die Werte wieder steigen und man eine Inzidenz von über 700 hat oder haben soll. Ja, und jetzt ist die neue Variante da. Und ratet mal, wer im Oktober nach Bayern fährt. Genau, da ich. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, ob die Ämter dort, just wenn ich da mal zu einem Amt muss, das ist ja der Grund, warum ich hinfahre, näher möchte ich das jetzt nicht ausführen, warum ich mir da Sorgen mache. Weil es könnte ja sein, dass die dann wieder sämtliche Ämter schließen und die Leute nur noch Homeoffice machen und man keinen Termin bekommt. Und dann kriege ich wieder das nicht erledigt, was ich eigentlich schon seit gut 3 Jahren erledigen will. Sehr ärgerlich, sehr nervig. Wir warten mal ab, auch wie sich diese neue Variante darstellt. Möglicherweise müsste man dann erwägen, sich gegebenenfalls nochmal, ist aber ein lautes Cabrio, ein Mercedes oder was, oder ein Audi, keine Ahnung. Gegebenenfalls müsste man dann erwägen, sich vorher noch einer Impfung zu unterziehen. Ab Oktober soll ja der neue Impfstoff, der speziell darauf abgestimmt ist, da sein. Oder er ist schon. Frau schreit von hinten, ist doch schon. BioNTech hat. Ja, BioNTech hat, weiß ich, aber werden die hier schon verimpft? Ja, das ja, aber es gab ja neulich eine Diskussion, ob das unsere Hausärzte machen, weil die müssen ja immer, die kriegst ja nicht einzeln die Dosen. Dann haben sie wieder so ein 12er-Ding, da melden sich wieder nur 2 Leute, dann müssen sie 10 wieder wegschmeißen und. Und das rentiert sich dann nicht. Ja, müsste man mal abchecken. Ich weiß es nicht. Termine, also. Ja gut, dann werden sie welche zusammenfassen. Ne? Ja, erst mal abwarten, wie der so allgemein vertragen wird. Und ich denke mal, das wird schon unproblematisch. Und dann schauen wir mal. Wie schon gesagt, war ich gestern beim Frank und wir haben uns ein wenig darüber ausgetauscht, in welche Richtung wir die nächste Nachhall aus Ehemals-Episode drücken wollen. Und es sollte ja zuerst in Richtung Webereien, Spinnereien bei uns in der Gegend gehen. Aber wir haben die Befürchtung, dass wir gegebenenfalls theoretisch was rausfinden können, aber wirklich übrig geblieben ist da nicht sehr viel. Wir werden dann möglicherweise irgendwelche Mauern finden, also Straßenfronten von Werkshallen, die dann direkt an der Straße gebaut sind. Aber hinter diesen Fronten werden sich irgendwelche Geschäfte oder Produktionsstätten, was weiß ich, wie Karglas oder irgendwas anderes befinden. Aber wirkliche Überreste von den eigentlichen Spinnereien nicht. Und es wird vielleicht auch nichts bringen, wenn wir dann sagen, ja, also hier ist die ehemalige Firma Baldus und da ist jetzt, weiß ich nicht, ein Autoscheibenmacher und ein Autoteilehändler und einen Schrottplatz und weiß der Geier was. Das wird möglicherweise sehr unbefriedigend. Und weil wir es nicht genau wissen, der Bahntrassenmann. Ja, deswegen hadern wir noch ein wenig miteinander oder mit dem Thema. Und deswegen wird es vielleicht auch noch ein Weilchen dauern, bis die nächste Konserve erscheint. Wo wir aber bei ehemals sind, am 1. Oktober, ist in Engelskirchen in der ehemaligen Firma Ermen und Engels, da ist jetzt einiges an Gemeindeverwaltung, da um die Firma herum wird das Oldtimer-Fest, Oldtimer-Treffen, was ist das, Oldtimer? Ja, so ein Oldtimer-Dingsi, das machen die jedes Jahr. Und da gibt es dann Bullis und alte Feuerwehrautos und alte Linienbusse aus den 50ern. Also ist sehr schön. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, mal irgendwo mitzufahren. Und da könnte es gut sein, dass Frank und ich mal auflaufen und dass auch da vielleicht der eine oder andere Audioschnipsel abfällt. Zumindest könnte das recht interessant werden. Ah, wahrscheinlich hat der Doc gesagt, Alter, wenn du dich nicht bewegst mit deinem Gewicht, bist du in 2 Jahren tot. Und da greift man sich dann 2 Flaschen Wasser. Mitzunehmen ist ja die eine Sache. Ich habe eine gute Schuhe. Ja, das hat man halt noch. Und du siehst ja, ne, wenn du sie nicht trägst, zerlegen sie sich trotzdem, wie diese Vibram-Sohlen in der Giftbox. Hier auch schon. Ja, ist mir auch schon passiert, genau. Bei Arbeitsschuhen. Ich habe aus Gründen bei meinem Arbeitgeber S2 Sicherheitsschuhe und es gibt ab und zu die Gelegenheit, wo ich die tragen muss, je nachdem in welches Lager ich muss oder in Bereiche, wo eine elektrisch ableitende Sohle vonnöten ist. Aber die meiste Zeit stehen sie halt im Schrank, weil ich sie nicht zwingend tragen muss. Auf dem Flur hatten einige Leute diese Schuhe. Wie gesagt, wir mussten die alle nicht zwangsläufig tragen, aber sie wurden alle zur selben Zeit angeschafft. Und dann, Knaller, war es mal wieder soweit. Ich musste irgendwo hin, wo sie eben vonnöten waren. Zieh sie an, gehe los über den Flur und mit verteilte sich die Sohle über den Flur. Also die bröselte einfach so weg, weil war halt eine Vibram-Sohle und die kam mit dem Alter nicht klar. Die lösen sich nach ein paar Jahren einfach so auf. Toll. So kam das quasi ungetragene Paar Sicherheitsschuhe in Müll und ich bekam neue. Und da gucke ich dann alle paar Monate mal, ob die Sohle noch gut ist, damit ich, wenn ich sie brauche, auch ein paar Schuhe habe, die man dann verwenden kann. Ziegen ist irgendwie die Wiese zu nass. Hier sind so ein paar Paletten auf einer Wiese und hier sind lauter Ziegen, Zicklein, irgendwas. Und es scheinen ja Palettenziegen zu sein oder Bergziegen, weil sie auf den Paletten sind. Alle. Da will niemand auf der Wiese sein, das ist ihnen zu feucht oder zu grasig, keine Ahnung. Nein, sie stehen auf Paletten und auf einem Holzstumpf, der da liegt. Hast du ein Foto gemacht? Haben wir jetzt hier auch Papageien oder was? Krächz. Ja, die oberbergische Palettenziege. Das Pendant zur bayerischen Bergziege, eine Sonderzüchtung extra hier für unsere nördlichen Breiten. Ich finde, ihr solltet das wissen. Meine ich das nur oder klingt das Geläut der Kirche anders als sonst? Wir dengeln aber lange. O loderndes Feuer, o brennendes Rom. Nee, falscher Film, das war der mit Nero, als er die Stadt angezündet hatte. Moment, hier, das Stück ist schön. Irgendwo hinter dem Regenbogen, et geht weit rauf, da soll ein Land sein. Da sind alle gut drauf. Überall sprießt Hanf und roter Mohn. Und meine kleine Uke spielt nie den richtigen Ton. Und mit diesen herzzerreißenden Weisen endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 155 vom 13.09.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen und pst, sag dem Frank nicht, dass ich übe.